Peter, Sprecher Underscore 2, Michael. Sag mal, was weißt du noch über dieses Buch Freakonomics? Wenn ich mich richtig erinnere, ist die These so, hätte meine Mutter mich abgetrieben, hätte ich halt nicht so viele Verbrechen begangen. Alright, willkommen bei If Books Could Kill aus deiner Folge, ne? Machen wir da jetzt einen Slogan draus, Mike? Glaube ich nicht. Ich glaube, das war das Slogan, keine Ahnung. Hab das schon für 2 Sendungen gemacht. Ja, die bescheuerten Bücher, die unsere kollektive Vorstellungskraft gekapert haben. Genau, die Bücher, die mit unseren Gehirnen das gemacht haben, was Jigsaw mit Robin Hood gemacht hat. Ich bin Michael Hobbs, ich bin Journalist und Co-Host von Maintenance Phase. Ich bin Peter Shamsheri, ich bin Anwalt und Co-Host des 5-4 Podcasts. Uns beide faszinieren halt bescheuerte Ideen und wie die sich so in der Bevölkerung ausbreiten, ne? Vor ein paar Monaten haben wir angefangen zu überlegen, wie macht man einen Podcast über die bescheuertsten Ideen der letzten 50 Jahre. Und je mehr wir drüber nachgedacht haben, desto klarer wurde uns, der beste Weg sind Flughafenbücher. Das sind quasi die Super-Spreader-Events des amerikanischen Schwachsinns zu diesem Zeitpunkt. Ja, die sind halt so das natürliche Gefäß für Pseudowissenschaft und Geschichtsfälschung. Und irgendwie so typisch amerikanisch, ne? All dieses komplexe Wissen einfach zu einem Brei verkocht und verpackt und für 24,95 verkauft an Leute, die vergessen haben, ihr Kindle aufzuladen. Das ist die 7. Folge, die wir aufgenommen haben, aber die 1., die wir veröffentlichen. Weil ich angefangen habe, Freakonomics zu lesen und dann habe ich gemerkt, dieses Buch ist die perfekte Ouvertüre. Das Flughafenbuch schlechthin. Das falsche, schlechte Flughafenbuch schlechthin. Es ist echt, also es ist erschreckend, wie schlecht dieses Buch ist. Und das Ding ist halt, so schlecht wie das Buch ist, so wahnsinnig einflussreich war es auch.